السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله das Beste, womit wir unsere Sitzung eröffnen, das ist Allahs Worte, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns eins versprochen: Wenn die Leute sich zusammentreffen in einem Gotteshaus und sie lesen dabei den Koran und sie studieren es, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die vier großen Geschenke gibt. Seine Barmherzigkeit, die innere Ruhe, die auf uns runterkommt und dass die Engel uns umkreisen und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesen Zeitmomenten lobt. Nur deswegen fange ich mit dem Koran. Inshallah von Surat Ali Imran ab Vers 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إن شاء الله تعالى hören wir die sinngemäße Übersetzung von unserem Bruder. Im Namen Allahs, aller Erbarmens, Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah geziemend und sterbt nicht anders denn als Muslime. Und haltet allesamt an Allahs Seil fest. und zersplittert euch nicht. Und gedenkt der Gnadenerweise Allahs euch gegenüber, als ihr Feinde wart und er eure Herzen so zusammenschloss, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Und als ihr am Rande einer Feuergrube wart und er euch ihr entriss. So macht Allah euch deine Zeichen klar, auf dass ihr euch leichten lasst. Und damit aus euch eine Gemeinde wird, die zum Guten einlädt, das Rechte gebietet und das Unrechte verbietet. Sie sind es, denen es wohlergehen wird. Und seid nicht wie jene, die gespalten und uneins sind, nachdem die deutliche Botschaft zu ihnen kam. Ihnen wird schmerzliche Strafe zuteil. An einem Tag, da manche Gesichter weiß und manche Gesichter schwarz sein werden. Und was jene anlangt, denen Gesichter schwarz wurden, wurdet ihr ungläubig, nachdem ihr geglaubt hattet, so kostet die Strafe, weil ihr ungläubig wurdet. Und was jene anlangt, denen Gesichter weiß waren, sie sollen in Allahs Barmherzigkeit eingehen und ewig sollen sie darin verweilen. Dies sind die Verse Allahs, wir verkünden sie dir in Wahrheit. Und Allah will keine Ungerechtigkeit, wo auch immer, in aller Welt. Und Allah gehört, was in den Himmeln und was auf Erden ist. Und zu Allah kehren alle Dinge zurück. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen erstand. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrechte und glaubt an Allah. Und wenn die Leute der Schrift geglaubt hätten, wahrlich, es wäre gut für sie gewesen. Unter ihnen sind viele Gläubige, aber die Mehrzahl von ihnen sind Frevler. Niemals werden sie euch ein Leid zufügen, allenfalls geringen Schaden. Und wenn sie gegen euch kämpfen, werden sie zu Furcht übergehen und keinen Beistand finden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wir beten Allah subhanahu wa ta'ala als erstens, dass er unsere Herzen reinigt und dass er uns die Aufrichtigkeit schenkt, dass wir immer auf seinem Weg aufrichtig verhalten und dass wir nur nach seinem Angesicht streben, nur nach seiner Belohnung und nicht nach dem Lob anderer Menschen oder nicht nach den Stellungen, die man unter den Menschen erreicht. Möge Allah unsere Sünden vergeben und uns verzeihen und unsere Stufe im Paradies erhöhen. Meine liebe Brüder, mein Thema zu euch ist heute über Fiqh al-Da'wa. Fiqh al-Da'wa ila Allah. Was heißt dieses Fiqh al-Da'wa? Das heißt, wie macht man und wie übt man ein erfolgreiche Da'wa aus? Mit Wissen und mit Fiqh. Und Fiqh ist das tiefste Punkt von deinem Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemanden liebt, er gibt ihm diesen Fiqh, dass man weiß, dass man die Geheimnisse der Dinge erkennt, dass man Weisheiten und Licht in seinem Wissen hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid din. Wenn Allah für jemanden etwas Gutes vorschreiben möchte, dann gibt er ihm Fiqh in seine Religion. Und unter der Religion gehört Ad-Da'wa ila Allah. Und Da'wa ist der Kopf dieser Gemeinschaft von La ilaha illallah, von dieser Nation. Wir haben zwei Ayaten gelesen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلْتَكُمْ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Und es soll unter euch eine Gemeinschaft geben, die zum Guten rufen und einladen. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Und sie gebieten das Gute und verbieten das Verwerfliche. Es soll unter uns diese Gemeinde geben. Warum soll es unter uns? Und du musst unter denen sein. Warum? Weil da steckt der meiste Lohn. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, waulaik, das sind, und in der arabischen Sprache, wenn es mit dem Ad-Damir angefangen wird, ulaik, sind die so und so, das heißt, das ist eine Betonung, dass sie die Besten davon sind, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und das sind wahrlich diejenigen, die den Erfolg erzielen. Das sind diejenigen, denen es wohl ergehen wird am Tag der Auferstehung. Subhanallah. Wenn du sowas hörst, dass du irgendwo den vollen Erfolg hast, bleibst du sitzen. Sitzt du dich hin und sagst du nie, ich genieße meine Zeit. Ich arbeite, ich schlafe, ich heirate, ich studiere und arbeite und sammle Geld. Subhanallah, wenn du hörst, wie Allahs Worte sagen, dass der Erfolg hier liegt und du lest das trotzdem, glaubst du nicht, wal'iyadu billah, an die Worte Allahs? Nimmst du sie nicht wahr in deinem Herzen? Hast du noch nicht die Überzeugung im Herzen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheiten spricht? Der beste Weg zu dem Erfolg, nachdem du Muslim bist und dein Glauben kennengelernt hast und praktizierst hast, dass du Menschen zum Weg Allahs aufrufst und dass du das Gute gebietest und das Verwerfliche verbietest. Und Allah subhanahu wa ta'ala fragt uns in eine Art und Weise, dass wir gar keine Antwort geben brauchen. Ha? Sual. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Und was gibt es besser? Und was gibt es besser in der Rede als einer, der zu Allah aufruft und Gutes tut und sagt, ich gehöre zu den Muslimen. Es gibt nichts besser als das. Das Beste, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass du zu denjenigen gehörst. Und Allah ta'ala sagt auch, kuntum khayra ummah, khayra ummatin ukhrijat linnas, tamuruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar, wa tuminuna billah. Ihr seid die beste Nation, die Allah überhaupt unter den Menschen erschaffen hat. Allah Ta'ala hat 70 Nationen erschaffen. Und die Nation des Propheten Sassim ist die beste. Wer sagt das? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in Sahih Muslim. Die beste Nation. Warum haben wir so eine Stufe erreicht? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt, denn er gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche. Und glaubt an euren Gott, an Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Wenn du diese Ayaten hörst, mein lieber Bruder, wie willst du sitzen bleiben? Wie willst du, dass deine Motivation in der Da'wah, im Da'wah-Bereich immer runtersteigt? Der Grund, warum ich dieses Thema ansprechen möchte, weil ich beobachte unter den Reihen der gläubigen Brüder und Schwestern, dass ihre Motivation im Da'wah-Bereich runtersinkt. Das beobachte ich. Sie haben ein Maxima, wo sie auf einmal sehr aktiv waren und Menschen einladen und Bücher verteilen und CDs verteilen und zu den Veranstaltungen einladen und hier reden und damit sie die Jugendlichen vom schlechten Weg zum guten Weg bringen, aktiv auf einmal sieht man unter den Brüdern, dass manche beschäftigt sind, abgelenkt sind oder dass andere ihre Zeiten in unnützlichen Sachen verbringen, womit sie gar keine Hasanat für das Jenseits sparen. Sie denken, dass sie etwas Gutes tun, indem sie in schwarzen Löcher sind, wo sie keinen Nutzen für sich haben und sie bleiben 9 Jahre, 10 Jahre in diesem Loch und sie denken, dass sie etwas Gutes tun, aber in ihrem Konto, Hasanat-Konto, steht es nicht, dass er jemanden zum Weg gebracht hat. Weißt du, was von einem Lohn da steckt? Mein lieber Bruder, Da'wah ist nicht nur das, was Abdul Azim hier macht oder was Farid macht oder was einer hier oder da. Da'wah hat nicht nur mit Minbar zu tun. Da'wah hat nicht nur mit der Moschee zu tun. Da'wah hat ein ganz breites Spektrum, wo alle zusammenarbeiten, jeder nach seinem Bereich und nach seiner Kapazität, die er besitzt. Das Thema heute ist Fiqh al-Da'wah. Das heißt, wie mache ich am besten meine Da'wah mit Wissen und grundlegendes Wissen, mit perfektem Wissen, wie kann ich so eine Da'wah gestalten? Mein lieber Bruder, bevor ich möchte erstmal diese kleinen Kapitel zuschließen, dass ich euch mal eine kleine Motivation gebe, damit du erinnert wirst, was Da'wah heißt für dich überhaupt. Ermahne, denn die Ermahnung nutzt wen? Den Gläubigen. Wallahi, ich habe nur heute bei einem Fiqh-Unterricht von Sheikh al-Mukhtar al-Shinqiti, hafidahullah, in Umdat al-Ahkam, in dem er sagt, dass manche Leute sagen, bringt uns was Neues in den Minbar, in den Vorträgen. Als er einmal eingeladen war, dann haben sie ihm gesagt, ja Sheikh, erzähle uns über deinen Da'wah-Weg, wie es war, was von Problemen es war in der Da'wah, was hast du von Schwierigkeiten, was kannst du uns erzählen, wie kannst du uns dann beeindrucken von bestimmten Geschehnissen und so. Er sagt, wisst ihr was, zu den Veranstaltern. Ich möchte über Da'wah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, nach seiner Biografie und nach seiner Sira. Dann sagen sie, das ist doch wadih, das ist alles doch klar, das wissen wir ja, wir möchten mal was Neues. Dann sagte er, das ist der Karis, was unter den Jugendlichen, besonders die Fortgeschrittenen, sie denken, sie haben in der Religion alles, was sie gehört haben, ist abgehackt, abgehackt, abgehackt. Hier möchte ich was Neues. Nein, nein, du musst wiederholen. Ja, so hat er gesagt. Wiederholen, wiederholen, wiederholen, bis Allah subhanahu wa ta'ala dir die Möglichkeit gibt, dass dein Herz davon Nutzen nimmt. So vieles hast du gehört, aber wie viel Nutzen hast du davon? Er sagte, Wallahi, ich habe Großgelehrten gesehen. Er sagt, sie sitzen in einem Freitagsgebet. Der Prediger, der macht eine ganz normale Predigt. Von 10 Minuten, 20 Minuten. Qala Allah, qala Rasulullah. Und da beginnt er zu weinen, obwohl er diese Aya oder diese Hadith tausendmal gehört hat. Tausendmal hat er das gehört. Aber er hört das, er bekommt es Nutzen. Wenn du da sitzt, weiß ich nicht, dass du deine Vorstellungen, die man nicht kennt, dass du irgendwas erreichst, was es nicht bei uns ist, dann bist du nicht auf dem richtigen Weg. Du musst eins wissen. Komm mit einem offenen Herzen, dass du Nutzen bekommst. Denn wenn du deine Tür nicht öffnest, bevor du hier reinkommst, Wallahi, du bekommst keinen einzigen Nutzen von der Sitzung. Manche, die kommen, weil er denkt, ach, alles ist doch klar, alles weiß ich, diese Ayah, diesen Hadith. Gleich fängt man ein Hadith zu erzählen, gleich hört man nur den Anfang von dem Hadith, dann auf einmal hört er weg, weil er hört. Er weiß ja. Er hört ein Ayah, ach, ja, das kenne ich, er ist woanders. Und so geht seine Zeit, er bekommt keinen Nutzen, weil der Shaitan mit ihm gespielt hat. Die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, erzählen, dass wie die Frau des Propheten, sie sagt, wo habe ich Surat Qaf auswendig gelernt? Wo? Ha? Als Muhammad in Minbar gepredigt hat in Jumu'ah. Warum? Weil jeden Freitag fast liest er Surat Qaf zu Ende in Minbar. Jeden Freitag liest er Surat Qaf, Qaf und Koran. Jeden, Subhanallah, ja, verzekir, inna dhikra tanfa'ul-mu'minin. Du musst ermahnen und ermahnen und immer wiederholen, denn das Nutzen kommt irgendwann mal. Manche Leute, eine Ayah hat sein ganzes Leben geändert, weil er mit einem offenen Herzen gekommen ist. Deswegen möchte ich von euch, von mir selbst, dass wir heute über die Da'wah, als hätten wir das zum ersten Mal gehört. So musst du mit deinem Herzen kommen, damit dein Herzen davon etwas Nutzen nimmt. Denn wir hören alle die Ahaditen. Du kannst zu Hause sitzen und lesen und alles. Aber wir möchten erstmal unsere Herzen öffnen und bereit für das Gotteswort und für die Worte von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wie die Sahaba alaihim waren, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, als wären die Vögel auf ihren Köpfen. Ha? Sie sitzen still. Malik radiallahu anhu rahimahullah. Wenn er den Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört, er sitzt immer. Er setzt sich hin, damit er das hört. Einmal ist er vorbeigegangen und ein Scheich erzählt ein paar Hadithen. Und dann hat er, es war voll bei ihm. Und dann, Imam Malik ist nicht stehen geblieben und er ist weggegangen. Nachher kam der Scheich, er sagt ihm, warum wolltest du nicht stehen, um von mir den Hadith zu hören? Er sagt ihm, niemals erlaube ich mir, ein Hadith aufzunehmen, stehend. Stehend. Weil es voll war, er musste stehen. Er sagt, niemals werde ich mir das erlauben. Guckt mal, wie die Leute die Worte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam überhaupt, wie sie sich dafür seelisch vorbereiten, um eine Hikmah zu holen. Imam Malik, rahimahullah, bevor er seine Sitzung anfängt, er macht erstmal Bukhur, Weihrauch. Weihrauch überall. Und es bleibt von Anfang der Sitzung bis Ende der Sitzung. Er zieht die besten Kleidung. Man hat ihn beschrieben, wenn man in seiner Sitzung sitzt, als wäre er ein Prinz von seiner Kleidung. So, weiß, immer weiße Kleidung. Und er hatte eine Art von Amama von Bahrain und eine Art von Kleidung aus Jemen und eine andere Art aus Ägypten und eine andere Art, also wie man sagt, Marken damals. Markenkleidung. Warum? Er setzt sich für die Worte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für den Hadith, für La ilaha illallah und für Koran. Und er passt sich. Er sagt, ich muss erstmal bereit sein. Seelisch. Und so müssen wir auch sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu Ali, Ya Ali, Wallahi, la an yahdi Allahu ala yadika rajulan wahidan, khayrun laka min humrin ni'an. O Ali, dass Allah durch dich jemanden auf dem geraden Weg recht leitet, es ist besser für dich, als die rote Kamelen zu besitzen. Ich habe vor ein paar Monaten in NTV einen Dokumentarfilm gesehen in Emirat über Rasse Kamelen von einer ganz teuren Rasse. Und das war diese rote Kamelen. Wisst ihr, wie der Preis, was der Preis erreicht hat? 1 Million Euro pro Kamel. 1 Million Euro pro Kamel. Das ist eine Art, was sehr, sehr bekannt und seltene Art. 1 Million Euro pro Kamel. Weißt du, dass ein Allah subhanahu wa ta'ala durch dich nur ein Mensch zum Weg recht leitet? Ist es für dich besser, als die roten Kamelen zu besitzen? Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer anderen Hadith, Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri, mithla ujuri man tabi'ahu. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى إثم كان له من مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Derjenige, der zu einer Rechtleitung ruft, Allah gibt ihm dafür den Lohn von allen Leuten, die sein Aufruf, was? Gefolgt sind. Er gibt ihm den Lohn von denen, alles was sie tun durch diese Rechtleitung, bekommt er gut geschrieben. Bis zum Tag der Auferstehung bleibt die Rechnung laufen. Und wenn jemand zu einer Irre ruft, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm die Last von dem, was diese Leute durch diese Irre erreicht haben, und das bleibt ewig bis zum Tag der Auferstehung, bleibt die Rechnung laufen auf seinem Rücken. Wal-iyadu billah. Dann sei einer von Mafatih al-Khair und Maghaliq al-Sharr, sei einer, der zum Guten öffnet und zum Schlechten zumacht. Die schlechten Türen zumachst und dass du die guten Türen aufmachst. Das sind Ahaditen, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns ermutigt. Tut das. Aber meine liebe Brüder und Schwestern, wir sind in Deutschland. Ja? Und die Dawa in Deutschland ist anders als in die Dawa in anderen islamischen Ländern. Deswegen möchten wir erstmal wissen, was sind die wichtigen Bedingungen, damit du Da'wah machst. Erstmal, jeder muss von uns Da'wah machen. Jeder soll von uns Da'wah machen. Nach seiner Möglichkeit. Aber das Erste ist, dass du erstmal mukhlis dabei bist. Wie? Für was und für welche Sache machst du diese Dauer überhaupt? Dass du aufrichtig bist, dass du nach dem Angesicht Allahs strebst, dass er dich belohnt, dass er dir das Beste schreibt, dass er dich lobt, dass er dich auswählt, dass er dir das Paradies gibt. Nur mit dieser Absicht machst du Dauer. Nicht damit du gefolgt bist. Und nicht damit du gelobt wirst von den Menschen. Und nicht damit es über dich gut gesprochen wird. Und nicht damit es gesagt wird, er ist, mashallah, einer, der Wissen hat. Das nutzt dir nicht am Tag der Auferstehung. Im Gegenteil, das bringt dich, wal'iyadu billah, nur ins Verderben. Also, al-ikhlas lillahi azza wa jal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Und sie wurden befohlen, dass sie Allah dienen mit Aufrichtigkeit und mit reiner Art und Weise. Das heißt, alle Gottesdienste und die Da'wah gehört zu den Gottesdiensten. Du sollst das mit voller Aufrichtigkeit machen. Al-Ilm. Du musst erstmal darüber Bescheid wissen, was du da sprichst. Du kannst nicht jemandem etwas erzählen ohne Wissen. Du erzählst einfach nur von dir aus. Nein, nein, nein, nein. Du musst wissen, wenn du über das Gebet Bescheid weißt, dann geh und ruf zum Gebet. Wenn du über das Fasten, über das, ruf. Du weißt über La ilaha illallah, jeder Muslim weiß das. Du weißt, dass Allah einzig und alleine ist. Und wer ist Allah für uns Muslime? Und was ist Allah, wie hat er sich beschrieben, Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Koran? Dann ruf dazu. Ruf die Menschen zu einem Gottglaube. Du weißt, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Dann zeige den Leuten, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und so weiter und so fort. Also das Wissen, dass du darüber Wissen hast. Und zweitens, Al-Basira, manche sagen, Al-Basira ist Al-Ilm. Manche sagen, das ist eine Weisheit. Aber so oder so, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنْ. Sprich, das ist mein Weg zu Allah. Ich rufe zu Allah mit Basira, mit Weisheit, mit Ilm, mit dem Wissen, ich und diejenigen, die mir folgen. Das heißt, derjenige, der nicht mit Ilm, mit Wissen zu Allah aufruft, was? Er ist nicht von den Gefolgsleuten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ana wa man ittaba'a, ich und diejenigen, die mir folgen. Dass du ihm folgst, du musst mit Basira al-Da'wa ausüben. Wal-Hikma, es ist eine Art von Weisheit. الحكمة هو قول الشيء المناسب في المكان المناسب على النحو المناسب وضع الشيء في موضعه. Was ist الحكمة? Dass du die treffenden Worte und die günstigen Worte sprichst in der günstigen Zeit mit der besten Art und Weise. Du musst das auswählen. Nicht einfach, ich rede. Nein, ich muss erstmal wissen, wie kommt das an bei dem anderen? Werde ich jetzt Schaden zufügen oder werde ich nutzen? Was ist mein Ziel? Dass ich ihn rette von dieser Irre oder dass ich mich zeige? Denn manche Brüder, möge Allah ihnen verzeihen, möge Allah sie auch recht leiten. Wenn sie etwas bei einem Bruder sehen, der nicht weiß, statt dass sie andersrum anfangen, gleich fangen sie ihn an zu greifen. Ich weiß und ich denke über sie gut. Sie denken es gut. Sie meinen auch es gut. Weil sie denken, sie bringen was bei. Aber er weiß nicht, dass das nicht die günstige Zeit ist. Und nicht der günstige Moment. Einer kommt zum ersten Mal in der Moschee. Und er beugt sich und er hat eine Jeanshose. Und alles geht hoch und man sieht seinen Rücken. Nach dem Gebet sagt ihm, Achim Kerim, was ist das? Musst du so und so. Der andere macht so, hey, wieso spricht er mit mir so? Zum ersten Mal kommt er zur Moschee, wieso spricht er mit mir so? Und wer hat mit ihm gesprochen? Einer mit Bart und einer, der zeigt sich, ich bin so und so. Auf einmal hat er ein Bild über den. Nicht nur das, weil nächsten Mal hat ihn auch einer angesprochen mit einer Sache, mit seinen Haaren oder mit einem Ohrring und so. Und er hat ihn wieder, hey, was machst du hier? Was tust du hier? Aha, Und dann der Nächste und dann hat er ein Klischee, ein Bild über diese Leute und dann sagt er Tschüss. Ja, deswegen die Weisheit, dass du den passenden Wort in den passenden Moment mit dem passenden Art, mit der passenden Art und Weise tust. Besonders in unseren Gesellschaften hier in Deutschland. Wallahi, hier in Deutschland gilt für uns, was für die Muslime woanders nicht gilt. Glaubt mir. Denn Hier manchmal stoßt du dich vor zwei Schaden. Einer von denen muss gemacht werden. Dann wählst du den niedrigen Schaden. Oder manchmal stoßt du dich vor einem Schaden und einem Nutzen. Der Nutzen, das ist groß. Der Schaden ist klein im Vergleich davon. Ja, hier bist du verpflichtet, den kleinen Schaden zu nehmen, damit du die großen Nutzen erreichst. Wer sagt das? Nicht Abdul Azim. Nicht Abdul Azim. Das sagen die Großgelehrten und die Imame, die diese Religion richtig kennengelernt haben. Aber bevor wir dazu kommen, ich habe ein paar Beispiele ausgewählt. Wir kommen auch zu einer der wichtigsten Bedingungen, As-Sabr, die Geduld und Standhaftigkeit auf dem Weg Allahs. Der keine Geduld hat, der kommt nicht an. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Und so viele Gesandten wurden vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurden vor ihm, sie wurden verleugnet. Und sie waren standhaft dabei, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Sieg gegeben hat. Und von daher, Geduld zu haben mit dem anderen, vielleicht kann er dich angreifen. Vielleicht kann er dich runterschätzen. Vielleicht kann er dir ein schlechtes Wort geben. Wie verhältst du dich? Nicht so schnell, sondern pass auf, dass du arbeitest für Allah. Alles für Allah subhanahu wa ta'ala geht. Es geht alles. Du arbeitest für Allah und von daher musst du Geduld ausüben. Erstmal, es gibt drei Grundlagen, die ein Da'ia, irgendeiner von uns, der Da'wa ausüben möchte in seinem Bereich, er muss diese Grundlagen kennen. Drei. Erstmal, welche Art von Da'wa nutzen wir und brauchen wir hier in Deutschland? Unter den Jugendlichen, unter den Muslimen, unter den Nicht-Muslimen. Welche Art von Da'wa? Manche Leute gehen und verbringen ihre Zeit mit bestimmten Leuten, über Sachen zu sprechen, die für diese Leute nicht nützlich sind. Obwohl sie zum Islam gehören, aber in diesem Moment werden sie ihnen nicht nutzen. Das heißt, du musst die Leute sehen, ihren Zustand, ihr Leben. Was sind ihre Probleme? Deswegen muss ein Da'ia unbedingt Bescheid wissen über seine Umgebung, über seine Ortschaft, in welcher Ortschaft wir sind und auch über den Zustand oder den Umständen von dem Eingeladenen, von demjenigen, den wir auch rufen zur Da'wa, zum Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen erstmal wissen, was glaubt er? Was hat er von Probleme? Wie ist er aufgewachsen? Was sind seine Familie? Was sind seine Hintergrund? Was sind seine Erziehung? Seine Persönlichkeit? Alles andere. Dann kannst du auch mit ihm darüber sprechen. Deswegen erzähle ich das immer nur so, um manchmal ein paar lustige Momente zu haben während des Vortrages, dass ein Bruder einmal Hadith gehört hat, dass ein junger Mann zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam. Und er sagt ihm, ja Rasulallah, erlaube mir, dass ich mit Frauen schlafe. Ich kann das nicht aushalten. Da sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, wünschst du das für deine Mutter? Würdest du das wünschen? Er sagt ihm, oh Gott, nein. Er sagt, würdest du das für deine Schwester wünschen? Er sagt, nein, niemals. Würdest du das für deine... Und so, er sagt, nein, nein. Dann hat er ihm gesagt, und so... Das, weil du das nicht wünschst, auch alle anderen Leute wünschen das nicht für ihren, ja, für ihren Leuten. Und dann hat er gesagt, ja Rasulullah, bete für mich, dass Allah mich reinigt. Al-Hadith ist bekannt. Ein Bruder macht Da'wa und er läuft mit einem Freund, ja, nicht Muslim, und er sagt ihm, ach warum erlaubt der Islam bei euch nicht, dass man mit Frauen schläft? Das ist doch unmoralisch, ja, wie manche sprechen. Er sagt ihm, was? Wünschst du dir das für deine Schwester? Er sagt, warum nicht? Soll sie das tun? Ist doch frei. Sie ist doch frei, sie kann das tun. Was kann ich dafür? Wünschst du das für deine Tante, für deine... Er sagt ihm, alles kein Problem, alles kein... Also, du musst wissen, wie der andere denkt, bevor du mit ihm sprichst. Ha? Oder dass du zu einem kommst und er weiß nicht, was seine Pflichten von Gebet und von Fasten und alles, und du kommst zu ihm und sagst ihm, weißt du, dass Bart tragen, das gehört zur Religion und du sollst das tun und du musst das tun und folgen und so. Ich sage, ja, was machst du da? So fängt man nicht an. Was ist dein Ziel von der Dauer? Dass du die Menschen zum Weg bringst oder dass du nur sagst, was du kennst? Ja? Oder dass du dich zeigst? Ja, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Nein! Nein, du musst aufpassen, bevor du sprichst, wiege deine Worte, bevor du das weitergibst. Ob es Nutzen bringt oder nicht. Und so musst du immer handeln. Da gibt es auch eine andere Sache. Ein paar Eigenschaften, die jeder haben muss im Dauerbereich, wenn es um unsere Gesellschaften hier geht, nicht muslimischen Gesellschaften. Du musst auch, also ein Da'ya, besonders jetzt die großen Du'at, die Manabir steigen und die Vorträge halten in ganz Deutschland, ganz Europa, sie müssen unbedingt eine andere Weiterbildung oder Ausbildung in anderen Bereichen haben. Was? In Soziologiebereich, in Politik, in Wirtschaft, in den Gesetzen, in den Problematiken von dem Land, wo sie leben, in den Themen, was die Menschen hier beschäftigt, dass er liest, dass er die Nachrichten auch verfolgt, was gibt's von Neues. Alle diese Dinge nutzen ihn, weil er dann weiß, was in seiner Umgebung geschieht. Auch eine andere Sache. Wir müssen auch in diesem Bereich als Duat zeigen, dass wir in dieser Gesellschaft aufbauen und nicht zerstören. Das heißt, dass sie endlich denken und wissen, dass ein Da'ya hier für den Aufbau in dieser Gesellschaft, dass Menschen vernünftig werden und zum Allahs Weg kommen und dass sie das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Das heißt, mit unseren Projekten, da darfst du dich zeigen. Zeig das. Das ist keine Riya. Woanders vielleicht kannst du. Aber hier zeige, wir machen diese Projekte, das und das und das, damit der andere endlich ein gutes Bild über dich hat, dass du aufbaust und dass du für den Aufbau mitmachst. Eine andere Sache ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Muslime ihr Niveau, ihr Lebensniveau hoch und höher machen. Das heißt, dass sie studieren, dass sie hohe Stellung im Lande bekommen, dass sie Akademiker werden, dass sie Ausbildungen abschließen, dass sie in allen Bereichen tätig werden. Wir müssen da reinkommen, weil das ist auch eine Art von der Dauer, womit wir stark werden. Und es gibt eine andere Sache. Vorsicht. Vorsicht, dass du mit deiner Dauer eine andere Absicht trägst. Was ist das? Dass du für deine Gruppe Dauer machst, nicht für Allah. Für deine Partei, für deine Denkrichtung, deine Ideologie bei, sag ich mal, bei Manhajiyat, Dalil, wie man den Dalil nimmt, von der Rechtsschule, von den Madrasa, von den Schulen, verschiedenen Schulen, die es unter den Gelehrten gibt. Wir kennen, es gibt verschiedene Schulen, alle stammen von Kitab und Sunna, alle. Vorsicht. Wallahi, Allah wird deinen Rücken brechen. Und Allah wird dich nicht segnen. Und Allah wird dir gar keinen Segen schenken. Vorsicht, du arbeitest für Allah, der das Verborgene kennt und die Herzen ganz genau guckt. Mach Da'wah für Allah. Für Allah. Gib gute Worte für Allah und warne für Allah. Und wehe, dass du bei einer bestimmten Handlung und bei einem bestimmten Geste, dass du zu deiner Partei oder deiner Gruppe oder deiner Schule rufst, sondern ruf für den Islam und für Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, das habe ich damals kennengelernt, als ich in Marokko war, jung war, und ich habe gesehen, wie die verschiedenen Gruppen bei uns, verschiedenen muslimischen Gruppen, jeder ruft zu sich selbst. Und der Beweis ist, dass diese Gruppe wenn sie sich mit den Teilnehmern von dieser Gruppe sich treffen, sie gucken einander nicht gut. Oder wenn er ihm grüßt, hallo, salam alaikum, wie geht's, alles klar, gut. Und dann geht er. Mit seinem Freund, dann macht er alles. Oder mit einer, den sie einholen wollen, geben sie Zeit und alles Mögliche. Aber wenn du gleich rauskommst von ihren Reihen, auf einmal besuchen sie dich nicht, auf einmal fragen sie nicht nach dir. Also, die Beziehung war nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern es war für eure Gruppe. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Eine andere Sache. Wenn es Krisen, bestimmte Krisen gibt in unserer Gesellschaft, was die Muslime und den Islam betrifft, wir müssen wissen, wie wir damit umgehen, wie wir reagieren müssen. Lasst nicht Leute reagieren, die nervös sind, die schnell bei der Reaktion sind, die nur zerstören, die hart und streng sind, sondern lasst kluge Leute vorne, die gut sprechen können, die vernünftig und gleichgewichtet und gelassen handeln. Jeder muss seine Stufe und seinen Platz kennen. Nicht, du bist nicht für alles da. Du bist für eine Sache da, die du beherrschst. Und deswegen in den Zeiten von den Krisen, wie zum Beispiel als Muhammad s.a.w. beleidigt wurde mit Karikaturen und als der Islam beleidigt wurde und das, nicht jeder muss, nein, die passenden Leute mit den passenden Worten. Wir müssen auch unter uns auswählen, wer was tut. Ja, nicht jeder muss zum Minbar. Es gibt verschiedene Bereiche, wo wir arbeiten. Du kannst im Telekommunikationsbereich arbeiten. Du kannst in Werbung, im Medienbereich arbeiten und du hast so viel Lohn, vielleicht was der Predigt gar nicht hat. Warum? Weil du erreichst mehr Menschen als er. Ja? Weil du viel Nutzen gibst für viele Leute, mehr als er. Und von daher, du musst deine Stelle aus, also nutzen für den Islam. Wichtig ist, das ist, warum sage ich, ist in unseren Gesellschaften hier in Deutschland. Ein Da'ia, er muss eins verbreiten. Diese gute Charaktereigenschaften von dem Islam. Diese gute Werte im Islam. In allen Bereichen, in Erziehungsbereich, in Soziologiebereich, in Gesetzenbereich, dass man immer über den Islam erzählt. Über die Gerechtigkeit aus Sicht des Islam. Wie die Menschenwürde im Islam ist. Das sind sehr wichtige Dinge. Weil viele denken, darüber wird nichts im Islam erzählt. Nein, hier ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir solche Themen ansprechen, wo über uns schlecht gedacht wird. Das heißt betonen. Charakter, Charakter, Charakter. Weil leider die Muslime in Europa schlechte Charakter zeigen. Mit ihrer Art und Weise, wie sie arbeiten, unzuverlässig, lügen oder betrügen. Ich rede nicht über alle Muslime, sondern vielen, vielen Arbeiterklasse, die gekommen sind mit der Zeit, mit den 10 Jahren und andere 10 Jahren kamen viele Menschen. Man hat gesehen, Lüge und man hat gesehen, Risch. Und man hat so viele Dinge gesehen, die nicht mit Islam zu vereinbaren sind, sodass die anderen ein Bild, ein Klischee über unsere Kinder, über die Erziehung, über. Deswegen hier müssen wir in diesem Hinsicht solche Sachen ansprechen. Was, dass der Islam darauf betont und dass das ein ganz wichtiger Faktor im Islam sind. Und eine der wichtigsten Dinge, haltet allesamt auf dem Seil Allahs. Es gibt nicht Zaid und Amru und es gibt nicht so und so, sondern wir sind eine Umma. Jeder, der zum Guten ruft und der das Schlechte verbietet, ist mein Bruder. Mein Bruder. Obwohl er zu anderen Gruppe gehört, von Al-Sunna natürlich. Jetzt Gruppe, nicht ist das damit gemeint, dass es Gruppe in Islam, sondern Gruppe mit ihren Denkweisen. Manche Leute sehen, dass Politik ein wichtiger Faktor in unseren Ländern, deswegen arbeiten sie im Bereich Politik. Manche anderen arbeiten mehr in Wissen verbreiten, manche anderen machen mit Tabligh und Da'wah, manche anderen, das sind alle unsere Brüder. Denn ihre Grundlage ist auch Koran und Sunna. Und auf dem Verständnis von den Ulama. Und wehe, wehe, dass du deinen Bruder mit einem Stolze und einer Überheblichkeit ihn anguckst. Das heißt, Du redest mit ihm und du hast drinne, ich bin besser als er. Obwohl du das nicht sagst, aber es ist drinne. Es ist drinne. Er redet und du denkst, ach, ich bin sowieso besser als er. Er hat keine Ahnung. Er liegt so. Du hast keine Ahnung, wenn du sowas trägst in deinem Herzen. Du musst immer fühlen, alle sind besser als du. Ich bin der Schlechteste. So muss es sein. Und immer über deinen Bruder gut denken. Denn du weißt gar nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm von Gnaden gegeben hat, was du gar nicht hast. Von daher, haltet allesamt für Allahs Weg. Wallahi, da liegt unsere Kraft. Auch die Da'wah wird effektiver sein. Und du darfst nicht dich mit Da'wah ausschließen und austrennen von der Gesellschaft. Das heißt, du sagst, nö, ich kann nicht vieles hier machen und hier machen. Weil wenn ich da komme, da gibt es Musik. Wenn ich da komme, da gibt es Ikhtilat, Frauen und Männer. Wenn es da komme, hallo, hallo. Wie willst du, dass die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala zu den Reihen von den verschiedenen Arten von den Muslimen ankommt, die krank sind, die weit weg von Islam sind? Du musst natürlich von vielen Dingen abgucken. Ja? Weil es ist ein Mefsada, ein Schaden, was im Vergleich zu dem Nutzen sehr, sehr gering ist. Und hier gebe ich mal ein paar Sachen, was Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah erwähnt hat. Er sagte hierzu: إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة فالعمل على أرجحهما. Wenn Maslaha, Nutzen und Schaden zusammenkommen, dann geht mal nach demjenigen, was wichtiger ist. Also, wenn der Schaden größer ist als das Nutzen, dann nicht. Aber wenn andersrum, dann muss man immer das Stärkste nehmen. Und das ist sehr bekannt, weil so viele Regeln im Islam, die diesen Sinn sehr stärken. Zum Beispiel, er sagt auch, Ibn Taymiyyah sagt, Al-Sharia ja'at bitahsil al-masalih wa takmilha wa ta'til al-mafasid wa taqlilha wa innaha turajjih khayr al-khayrayn wa sharr al-sharrayn wa tuhassil a'zam al-maslahatayn bitafwit adnahuma wa tadfa'u a'zam al-mafsadatayn bihtimal adnahuma. Er sagt, diese Scharia kam, um die Nutzen, großen Nutzen zu erreichen und um die Schaden wegzubringen. Und man muss wiegen, wenn es zwei gute Dinge gibt, was besser ist. Und wenn es zwei schlechte Dinge ist, was weniger schlecht ist. Und dann wählt man das. Und von daher sage ich, meine lieben Brüder, hier gelten für uns so viele Dinge. Du musst dich nicht austrennen, ausschließen mit deiner Da'wah, sodass du für dich alleine und für deine Leute arbeitest und das war's. Und du trennst dich von draußen. Das dürfen wir nicht. Es gibt ein paar Aussprüche und ein paar schöne Weisheiten von Ulama, von heutzutage und von damals, werde ich in diesem Weg von Da'wah, jeder muss sowas hören, denn die sind Regel für uns, sie sind Goldratschläge für uns, dass man nicht stolz wird. Hier Dr. Salman Al-Auda, wir kennen ihn von Islam Today, er sagte hier: إن الاعتدال في النظر والتقويم والمواقف والتربية منهج إسلامي أصيل ومن الضروري حفر مجرى واسع له يؤكد أن الإفراط والتفريط وجهان لعملة واحدة وأنهما طارئان على المنهج الشرعي. Er sagt, der Mittelweg in der Denkweise sowie in der Erziehung auf diesem Weg von dem islamischen Weg, es ist ein ganz wichtiger Faktor in Islam. Und er sagt, das Übertreiben und Untertreiben sind beide Zwillingssachen. Sie sind beide gleich. Ja? Das Untertreiben sowie das Übertreiben. Und er sagt, ein anderer Doktor heißt Ibn Ahmed Amin. Er sagt, إذا اعتقدت بأنك مخلوق لصغائر الأمور لم تبلغ في الحياة إلا صغائرها. Wenn du denkst, dass du für kleine Dinge erschaffen bist, wenn du das drin hast, deine Hauptbeschäftigung ist nur niveaulose Sachen. Diskothek, Frau, Geld, hier spielen, Playstation, kleine Sachen, ganz klein, ganz niedrig. Er sagt, wenn du in deinem Inneren hast, dass du für solche kleinen Dinge erschaffen bist, dann wirst du nicht in deinem Leben erreichen, außer was klein ist. Aber wenn du denkst, dass du für große Dinge erschaffen bist, Jannah. Wohlgefallen von Allah. Große Dinge. Dann, und dass du auch den Weg danach gehst, dann scha'arta bihimmatin taksuru al-hudud. Dann wirst du so eine Motivation in deinem Herzen fühlen, die alle Mauer zerstört und die nach vorne geht. Ja? Und du gehst nach ganz, ganz zu hohen Orten. Und hier auch eine andere Weisheit, wie man mit dem anderen umgeht. Er sagt, إِذَا نَابَتْ أَخَاكَ إِحْدَى النَّوَائِبِ مِنْ زَوَالِ نِعْمَةٍ أَوْ نُزُولِ بَلِيَّةٍ فَعْلَمْ أَنَّكَ ابْتُلِيتَ مَعَهُ إِمَّا بِالْمُوَاسَاتِ فَتُشَارِكَهُ الْبَلِيَّةِ وَإِمَّا بِالْخِذْلَانِ فَتَحْتَمِلَ الْعَارِ. Er sagt, wenn dein Bruder in einem ganz schlimmen Zustand sich befindet, dass eine Gnade von ihm weg entfernt ist, er hat vielleicht etwas verloren oder auf ihm ist es eine ganz große Krise bei ihm gelandet, dann wisse, dass du in dieser Zeit mit ihm auch geprüft bist. Wie? Geprüft, dass Allah sieht, ob du mit ihm beistehst oder dass du ihn in den Stich lässt. Denke daran, dass du auch währenddessen geprüft bist. Nicht nur er, der Erste. Auch du, in dieser Zeit hat Allah Ta'ala dich unter seinen Augen. Und dann sagt Dr. Nasser al-Umar, das kennen wir auch, Inna aqwalana maktuba wa alfadana mahsuba imma lana au alayna wa kam min al-akhyar man yaqwa ala al-siyam wal-qiyam wa man'i nafsi an kathirin min al-haram wa ya'suru alayhi أن يطبق فكيه على لسانه وإن المرأة ليعجب ممن سجن كثيرا من جوارحه عن الحرام وعجز أن يسجن أولى من ينبغي أن يسجن. الله أكبر. Er sagt, wisset, dass alles, was gesprochen wird, geschrieben wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass alles ganz genau gerechnet wird. Ha? Und so viele Leute, die denken, sie sind gut, sie haben Kraft, dass sie fasten und dass sie Qiyamul Layl machen und dass sie ihre Nafs von dem Haram fernhalten. Aber es fällt für sie schwer, dass sie ihre Zunge, was zwischen ihren Lippen, festhalten. Alles können sie gut machen, beherrschen. Sie haben Kraft dafür. Aber gegen der Zunge hat er nicht Kraft. So klein Dinge hat er nicht Kraft dafür. Ha? Und dann sagt er, und man freut sich über Sachen, wenn man sich von Haram fernhält, immer. Ah, ich bin hier, ich mache mein Gebet, mein Fasten, alles. Man freut sich darüber, ja? Oder man kann das tun, aber man sieht, dass es sehr schwer fällt für manche, dass sie denjenigen gefangen, der zu gefangen sein muss. Das ist der Zunge. Und hier eine von Amr ibn al-As radiallahu anhu. Er sagt, عجبت من الرجل يرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه وما وضعت سر. Er sagt, ich wundere mich von dem Bruder, der ganz kleine Holzstücke in den Augen von seinem Bruder sieht und er sieht nicht den Baumstamm vor seinen Augen. Das heißt, guck mal deine Mängel, bevor du die Mängel von den anderen. Bei manchen, sie sind nur damit beschäftigt, wenn sie unter der Gemeinde sind, dass sie nach den Mängeln suchen. Hallo, wach auf, kümmere dich die ganze Zeit nur um dich selbst. Nur um dich selbst. Und da gibt es auch eine andere von Dr. Abdelaziz Al-Uwaid. Er sagt, إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَطِّئُ بِالْإِنسَانِ لِيَصِلَ إِلَىٰ أَعْلَى مَرَاتِبِ النَّجَاحِ الشُّعُورُ الْوَهْمِيُّ بِالْكَمَالِ. Allahu Akbar. Er sagt, das, was unseren Weg auf Allah, in Da'wah, was unseren Weg immer langsamer macht, dass er uns unsere Kräfte immer runterbringt, was? Dass man immer die Vorstellung hat oder denkt, dass es ihm gut geht oder dass er gute Stufe erreicht hat. Das ist auch eine Art von Stolze. Diese Weisheiten braucht jeder Da'wah. Braucht jeder Da'ir, dass er das in seinen Kopf lest. Er sagt auch, Dr. Abdelkarim Bakar, بعض الناس أدمن التفكير في النجاحات الكبيرة مع عجزه عن الوصول إلى أي منها، وكانت النتيجة تضييع الصغيرة والكبيرة معا والشعور إلى جانب ذلك باليأس والإحباط. Manche Leute denken ganze Zeit an großen Sachen, damit sie die Sachen, großen Sachen erreichen können. Ja? Und dann verbringen sie ihre Zeit nur bei diesen großen Sachen. Und am Ende verpassen sie die großen und die kleinen Sachen. Kleinen sowieso, weil er dafür keine Zeit hatte. Er war nur mit großen Dingen beschäftigt. Und dann verliert er was? Die kleinen. Manche zum Beispiel, die geben Zeit für Usul al-Fiqh, für Mustalah al-Hadith, für Ulum al-Quran, für Dinge, was man mit viel Lernen, was mit viel Lernen verbunden ist. Und man gibt seine Zeit nur da. Ja? Und am Ende, nach 10 Jahren, 20 Jahren, dann hat man die kleinen Dinge und die großen Dinge nicht erreicht. Die großen Dinge wird er nicht erreichen, weil er keinen Segen dabei hat. Weil der Segen kommt von kleinen Dingen. Was sind die kleinen Dinge? Verhalten unter den Menschen. Deine Zunge, dein Auge, dein Nefs, deine... Ha? Also, nicht diesen Maßstab verlieren. Und dann sagt, das ist auch von Jawal, Islam Today, das müssen wir mal auch einführen, irgendwann mal. Es gibt so eine Da'wa-Projekt mit Mobile, also mit dem Handy, dass alle Teilnehmer, die teilnehmen in der Seite, sie bekommen pro Tag oder einmal pro Tag, bekommen sie eine Weisheit von der Seite. Und diese Weisheiten von dem Jawal Islam Today, Handy von Islam Today, die sind wirklich wunderschön. Ja, man hat wirklich sehr gute Sache. Vielleicht hast du eine Weisheit, die dir die ganze Zeit genutzt hat. Da steht: Al-Azamatu fi hadhihi al-hayat la takmunu fi alla nudhnib wala fi alla na'thur, lakin al-azama takmunu fi an natuba ba'da adh-dhanb wa an nuhawila al-qiyam ba'da kulli kabwa. Er sagt: Es ist nicht, dass wir also die gewaltigen Dinge in diesem Leben ist nicht, dass du eine Sünde machst oder dass du runterfällst. Das sind nicht die gewaltigsten Dinge. Die gewaltigsten Dinge, das ist, dass wir bereuen nach dem, was? Nach der Sünde. Und dass wir aufstehen nach dem Runterfallen. Das, was wichtig ist. Das, was, wofür man Zeit geben muss. Hier Dr. Salman Auda sagt auch, كانت الابتسامة لا تفارق محيا نبينا صلى الله عليه وسلم. Das Lächeln war niemals weg von dem Gesicht des Propheten صلى الله عليه وسلم. وكان يربي أصحابه عليها. Er hat seine Gefährten immer dafür erzieht, dass sie immer lächeln. Dann sagt er, wir müssen so einen Wert, so ein Prinzip in uns verankern, dass wir immer lächeln. تبسمك في وجه أخيك صدقة. Manche Leute können nicht, wenn er lächeln muss, als ob er etwas ganz Starkes, ganz Schweres macht. Es fällt ihm schwer zu lächeln. Das ist ein Beweis, dass das bei ihm drinnen nicht gut ist. Ja? Und manche Leute, Alhamdulillah, immer beim Lächeln, auch wenn es ihm schlecht geht. Er ist immer beim Lächeln, wenn er seinen Bruder trifft. Denn das Lächeln ist sehr wichtig. Die Ärzte haben gesagt, nach ihren Statistiken, dass die Patienten, die zu ihnen kommen, die von dem Arzt mit Lächeln empfangen wurden, da haben sie mehr, also eine Quote, starke Quote, dass sie schneller geheilt werden als die anderen. Und das Gleiche auch bei Da'i. Sagen wir auch. Die Du'at sagen, wir haben festgestellt, dass das Lächeln mehr Menschen zum Weg bringt als das Nicht-Lächeln. Wie mag es sein, als was? Als schlechtes Gesicht zu zeigen. Wal-iyadu billah. Deswegen lächel an. Und deswegen sagt auch Allah, Muhammad s.a.w. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَيُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. Allah gibt für die Milde und für die Güte das, was er nicht durch die Strenge und Härte gibt. Du hast einen Bruder, der hat ein Problem. Du hast ihn gefunden, er tut etwas Schlimmes. Oder vielleicht deinen leiblichen Bruder. Du hast die Wahl. Du greifst ihn an oder du ermahnst ihn, du empfiehlst ihm, du sagst ihm, Achi, so und so und so. Du musst es sehen, was ankommt. Was mehr ankommt bei meisten Menschen, ist immer das, dass du das mit Liebeweise machst. Weil der Mensch ist dafür erschaffen, von Natur. Er möchte immer Rache nehmen. Wieso greift er mich an? Wieso macht er mich so? Er will immer Rache nehmen. Deswegen spare ich mal diesen Weg. Mit einem guten Wort erreichst du die Herzen. Und mit hartem Wort erreichst du vielleicht nur bestimmte Menschen. Von daher müssen wir diese Sachen unbedingt im Kopf lassen. أن تتخلى عن إعجابك بنفسك متعة تضاهي متعة إعجاب الناس بك. Er sagt, dass du dich darauf verzichtest, stolz über dich selber und froh über dich selber zu sein. Die Freude dabei ist besser als die Freude, dass die Menschen dich loben. Die Freude, dass du dich darauf verzichtest, was du von Früchte bekommst, wunderschöne Früchte. Auf einmal verzichtest du auf den Lob, auf alles. Du bekommst so ein schönes Gefühl in deinem Herzen. Das braucht auch der Da'iya in seinem Weg. Der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, إِذَا لَمْ تَجِدْ لِلْعَمَلِ حَلَاوَةً فِي قَلْبِكَ وَانْشِرَاحًا فَاتَّهِمْهُ فَإِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى شَكُورٌ. Er sagt, wenn du nicht nach deiner Tat, nach deiner guten Tat, wenn du dich nicht dabei gut fühlst und dass auf einmal dein Herz aufgebreitet wird, dann musst du dich selber verdächtigen, den Allah, er belohnt. Allah belohnt. Wie belohnt er? Durch deine gute Tat gibt dir Allah Freude in deinem Herzen. Es gibt noch viele andere Sachen, aber inshallah, bevor ich abschließe, ich möchte allen Brüdern hier motivieren, die Da'wa hier in Berlin zu stärken. Hauptsächlich unsere Priorität hier in Berlin. Und Da'wa kennt nicht einen Ort. Kennt nicht hier diese Moschee oder diese Moschee oder diese Moschee. Wir sind alle, alhamdulillah, auf einem gemeinsamen Weg. Deswegen stärken wir einander. Überall in den Moscheen, wo gut gepredigt wird, wozu Allah Ta'ala gerufen wird, kommt zahlreich und vermehrt euch. Und ladet Leute ein, damit Allah subhanahu wa ta'ala euch den Lohn schreibt. Deswegen lade ich die Brüder, dass sie die Sitzungen hier und in der Moschee von An-Nur und andere Moschee Al-Rahman und Bilal und andere, vermehrt eure Anwesenheit doch da, wo Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird und da, wo du Nutzen bekommst. Möge Allah uns Nutzen geben, möge Allah uns segnen, möge Allah unsere Sitzungen segnen, möge Allah so viele Menschen zu diesem Weg recht leiten, möge Allah uns als Grund dafür machen, dass wir viele Menschen zu dem Islam führen. Möge Allah uns Hasanat dafür geben und unsere Stufe im Paradies höher machen. Möge Allah von uns annehmen. Möge Allah uns Ikhlas in unseren Taten geben. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa barakallahu fikum für das gute Zuhören.